Und so rollen sie den blauen Bergen entgegen. Sie müssen quer durch das ganze Land fahren, um ihr Ziel zu erreichen. Walton Dale fährt mit seinen jungen Freunden zu einem verhutzelten Häuschen. Sollten wir also nicht nach Ägypten reisen?